Die zentrale Gedenkveranstaltung zum 80. Gründungstag der Revolutionären Monatschrift 3.1 Vulgan gab es am 30. November im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, die Funktionäre, Journalisten, Redakteure und Medienmitarbeiter der Massenmedien und des Druckwesens. Im Vortrag von Kim Ginam hieß es: Am 1. Dezember 1936 gründete Genosse Kim Il-sung im antijapanischen revolutionären Kampf die Monatsschrift 3.1 Vulgan. Das war ein Ereignis von bemerkenswerter Bedeutung in der Geschichte der Massenmedien der Partei der Arbeit Koreas und des revolutionären Kampfes des koreanischen Volkes. Die edle Tradition der Massenmedien der Partei der Arbeit Koreas, die durch Genossen Kim Il-sung ins Leben gerufen wurde, wurde von Genossen Kim Jong-il glänzend fortgesetzt und entwickelt. Genosse Kim Jong-un ist ein hervorragender Leiter der selbstständigen Medien, der gemäß der Idee und dem Willen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il den Weg für die Verstärkung und Entwicklung der Massenmedien der Partei der Arbeit Koreas im neuen Jahrhundert erhält und die Medienarbeit klug führt. Alle sollen sich um den Genossen Kim Jong-un noch fester zusammenschließen, die Tradition der koreanischen Massenmedien von Generation zu Generation glänzend fortsetzen und durch die revolutionäre ideologische Offensive für den Aufbau des starken sozialistischen Landes und für die endgültige Vollendung der koreanischen revolutionären Sache beharrlich kämpfen.